August 1990 von Herrn Gysi von der BDS in 2 Stunden Geschäftsdebatte versucht wird, alles hinauszuzögern, anstatt zur Sache zu kommen. Und heute beginnt es in gleicher Weise. Wenn es einen Vertrag gibt, der der Mehrheit bedarf und diese Mehrheit dann im Saal vorhanden ist, wenn man zu dem steht, wofür das Volk die Stimme gegeben hat, nämlich für die Einheit, dann wäre es bereits am 8. August zur Abstimmung gekommen. Und das ist das, was heute erwartet wird. Heftige Angriffe an die Adresse der SED und damit an ihre Nachfolgerin PDS richtete der DSU-Abgeordnete Jürgen Schwarz. Er verglich das SED-Regime mit dem Nationalsozialismus und gab Gysi so die Gelegenheit zu einer persönlichen Erklärung, die Beifall nicht nur aus den Reihen seiner eigenen Partei erhielt. Hören Sie mit unzulässigen Vergleichen auf, die den Opfern und Betroffenen des Faschismus wie eine Verhöhnung vorkommen müssen und damit letztlich auch den wirklichen Opfern des Stalinismus in der DDR nicht nutzen, sondern schaden. Sie können mir glauben, ich weiß in beiden Fällen, wovon ich spreche. Und Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl sah sich zu der Mahnung veranlasst. Meine Damen und Herren, dem Pfeifer möchte ich sagen, wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz, sondern hier in einem Parlament. Herr Finke, ich grüße Sie jetzt in Berlin. Ministerpräsident de Maizière hat ja für heute Abend auf einer Sondersitzung der Volkskammer bestanden, um dem Hickhack, um den Beitrittstermin endgültig ein Ende zu setzen. Wie ist diese Sitzung der Volkskammer denn bisher verlaufen? Ja, zunächst stieß dieser Antrag doch auf Unwillen mancher Abgeordneter und auf Proteste. Der SPD-Partei- und Fraktionschef Thierse sprach in der Pause zunächst von einer widerwärtigen Termindiskussion, die nichts mehr entscheide. Lothar de Maizière sagte, er tanze offenbar nach der Pfeife des Bonner Kanzlers. Thierses Stellvertreter im Parteiamt, Markus Meckel, bezeichnete die Sondersitzung gar als weiteres Affentheater im Wahlkampf. Das Volkskammerpräsidium, das über den Antrag Maizières zu entscheiden hatte, folgte allerdings geschäftsordnungsgemäß dem Wunsch des Ministerpräsidenten und setzte dann 2 Anträge auf die Tagesordnung, einen der DSU mit dem Ziel, noch heute am 22. August den Beitritt zur Bundesrepublik zu erklären und einen Antrag von 20 CDU-DA-Parlamentariern, den Beitritt auf einer Sondersitzung am 9. Oktober mit Wirkung zum 14. Oktober zu erklären, so wie es dem Maizière bis zuletzt noch wollte. Auch wenn er in einer Beratungspause erkennen ließ an diesem Abend, dass ihm jeder Tag nach dem 3. Oktober mit Ausnahme des 7. des DDR-Gründungstages genehm sei. Doch kaum hatte Tagungsleiter Höppner kurz nach 21 Uhr diese Tagesordnung festgestellt, beantragte ein FDP-Sprecher eine Pause zur interfraktionellen Abstimmung, eine Pause, die sich über eine Stunde lang hinzog. Danach ergriff der Ministerpräsident noch einmal das Wort, zu einem Versuch, die Streitereien und Turbulenzen der jüngsten Zeit zu überwinden und einen Konsens über die Parteigrenzen hinweg zu finden. Seine politische Linie sei es nicht gewesen, in der Frage des Beitrittstermins Wahleffekte zu erhaschen, sagte er. Wer das vermute, denke selber in solchen Kategorien. Beim Beitritt sei überhastete Eile ebenso unangebracht wie absichtliches Hinauszögern. Das permanente Spiel mit den Beitrittsterminen müsse beendet werden, sagte er. Das Ende der Diskussion sei überfällig. Heute Abend noch müsse man verbindlich festlegen, wie der Beitritt sich gestalten solle. Maizière fand dann persönliche Worte zu den Abgeordneten, denn man sei sich doch einig, sagte er, die Einheit geordnet anzustreben. Deshalb sei es notwendig, gemeinsame Schritte zu gehen, die nötig seien. Und es sei auch nötig, das gemeinsame Engagement für den Einigungsvertrag, denn ein Überleitungsgesetz sei bei weitem die schlechtere Lösung. Man sei sich doch einig, über alle Grenzen hinweg, sagte er, das Beste für die Menschen in der DDR zu wollen. Rechte und Klarheit für die Bürger zählten mehr als politisches Kalkül. Wenn man im Ziel einig sei, dann dürfe man sich über den Weg nicht entzweien, sagte er. Profilierungsversuche, Theaterdonner seien für sie kein Maßstab in der DDR. Die Sache müsse über die Taktik gestellt werden. Man dürfe dem anderen niemals Uneinsichtigkeit, Bösartigkeit oder gar politische Zerstörungslust unterstellen. Eine Rede, die den Beifall fand, nicht nur in den Reihen der eigenen Partei, sondern über die Fraktionsgrenzen hinweg. Und es hatte die Folge, dass die Volkskammer erneut zu einer Auszeit kam. Bündnis 90 hatte diesmal diese Auszeit beantragt und dies, lässt darauf hindeuten, dass es heute Nacht noch konkret zu einem Beitrittstermin kommt. Zunächst einmal hat der CDU-Fraktionschef Krause das Wort ergriffen und hat dann noch einmal betont, dass für ihn, für die CDU, jeder Termin nach dem 3. Oktober zurechtkäme. Wichtig sei, dass ein Einigungsvertrag zustande komme und dass die außenpolitischen Perspektiven geregelt sei, sprich also KSZE-Außenministerkonferenz New York Anfang Oktober. Und das macht den Weg frei, sicherlich für einen Kompromiss, für einen Beitrittstermin nach dem 3. Oktober. Auch die EG-Konsultationen sollen in einem weiteren Anlauf verstärkt werden. In Amman kündigte heute Nachmittag der jordanische König Hussein eine neue Vermittlungsinitiative an. Am Telefon begrüße ich jetzt Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, welche Ziele verfolgt König Hussein mit seinem erneuten Vorstoß? Es geht dem jordanischen Monarchen darum, und jetzt zitiere ich, das Äußerste zu geben, um eine Explosion zu verhindern, die leicht entstehen kann, sei sie nun aus Berechnung oder sei das aufgrund einer Fehleinschätzung. Das Ganze würde einen katastrophalen Effekt für die Region und die Welt haben. Damit ist eigentlich klar, dass Hussein eine Art Krisenbegrenzung betreiben möchte. Er hat keine Andeutung gemacht, dass er die Kuwait-Krise selbst lösen will, also dass er einen Lösungsvorschlag hat für den Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait. Er hat dann gesagt, er sei seit den vergangenen 8 Tagen in permanenten Kontakt mit dem irakischen Präsidenten Hussein gewesen. Er will auch in den kommenden 24 Stunden nach Bagdad fahren und dann weitere arabische Städte besuchen. Der jordanische König hat immer betont, eine Lösung könne es nur geben, wenn sie in einem arabischen Rahmen erfolge. Der jordanische König hat auch mehrfach die Stationierung von US-Truppen in Saudi-Arabien stationiert. Von da aus hat er eigentlich keine großen Chancen, denn es ist ja kaum vorstellbar, dass die Amerikaner sich zurückziehen würden, weil der jordanische König jetzt eine Initiative ergreift. Im Laufe des Tages zirkulierten ja Meldungen, wonach den Bürgern verschiedener EG-Staaten die Ausreise aus Kuwait gestattet werden solle. Diese Meldungen wurden aber dann später ja dementiert. Herr Tilgner, wie beurteilen Sie die Lage der Ausländer, die sich zurzeit noch im Irak und in Kuwait befinden? Ich glaube, zuerst einmal muss man immer unterscheiden zwischen der Situation der Ausländer, die im Irak leben, und der Situation von denen, die in Kuwait sind. In Kuwait werden die Verhältnisse immer schlimmer. Es ist klar, das ist ein besetztes Land. 150.000 irakische Truppen sind dort stationiert. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Die Geschäfte sind geplündert worden. Die Nahrungsmittelversorgung wird schwieriger. Und die ausländischen Bürger, das heißt vor allen Dingen die Mitglieder westlicher Staaten, werden dort mehr und mehr verfolgt. Sie müssen sich in ihren Wohnungen verstecken. Das ist das Grundlegende erst einmal. Von da aus ist es auch klar, dass die irakischen Behörden bei ihren Ausreisegenehmigungen vor allen Dingen an Bürger westlicher Staaten gedacht haben und diese Ausreisegenehmigung beschränkt wird auf Bürger, die sich in Kuwait aufhalten. Es hat ja heute einen Rückschlag gegeben. Die irakischen Behörden haben ihre Ausreisezusagen für Bürger von 7 Staaten der Europäischen Gemeinschaft gebrochen. Gestern hatten sie gesagt, Italiener, Spanier, Belgier, Holländer, Iren, Dänen und Griechen dürften ausreisen. Heute hieß es auf einmal, das könne nicht geschehen. Es gibt ja 4 verschiedene Gruppen, die sich Richtung türkischer Grenze bewegen. Das sind Finnen, Schweden, Österreicher und Schweizer. Bisher ist noch keiner dieser Gruppen die Ausreise gelungen, aber man kann eigentlich damit rechnen, dass das morgen passiert. Und dann noch ein letztes, auch Japaner und Franzosen sollen Kuwait verlassen können, aber man muss erst einmal abwarten, ob diesen Ankündigungen dann auch wirklich Taten folgen. Soweit Ulrich Tilgner, vielen Dank nach Amman. Wir bleiben beim Golfkonflikt. Der amerikanische Präsident George Bush hat heute Reservisten einberufen, um die Streitkräfte in der Golfkrise zu unterstützen. Seit dem Aufruf von Lyndon Johnson 1968 während des Vietnamkrieges ist dies das erste Mal, dass ein US-Präsident sich in einem Konflikt an die Reservisten wandte. Aus Washington ein Bericht dazu von Gunnar Schulz-Burke. Zum ersten Mal seit Ende des Vietnamkrieges wird ein Präsident der Vereinigten Staaten wieder Reservisten einziehen. Vor Journalisten in seinem Ferienhaus in Kennebunkport, Maine, meinte George Bush, er könne noch nicht genau sagen, wie viele Reservisten in den nächsten Tagen und Wochen eingezogen würden. Die Einzelheiten werden derzeit im Pentagon ausgearbeitet. In Washington geht man aber davon aus, dass für den Anfang etwa 40.000 Reservisten auf noch unbestimmte Zeit einberufen werden. Sie werden vor allem in den Vereinigten Staaten jene Stellen einnehmen, die durch den Abzug von Truppen nach Saudi-Arabien unbesetzt sind. Hang mit Öl der Golfregion. Rechnen Sie da mit einem Krieg? Ich hoffe ganz sicher, dass es nicht dazu kommt, aber wir sollten uns nichts vormachen. Die Situation ist hochgefährlich. Alle reden davon, dass es hoffentlich nicht zum Krieg am Golf kommt, aber mindestens 3 Berufsgruppen haben sich schon voll auf ihn eingestellt. Soldaten, Börsenmakler und auch Journalisten. Vor allem die amerikanischen Kollegen organisieren Kriegsberichterstattung ebenso rechtzeitig wie generalstabsmäßig. Für die Golfregion heißt ihr Hauptstützpunkt Amman. Bernhard Bertram über die Kriegsreporter im Wartestand. Am 2. August fiel Iraks starker Mann Saddam Hussein in Kuwait ein, 5 Tage später die Weltpresse in das Interconti. Seitdem hat sich das Touristen-Eldorado in einen journalistischen Ameisenhaufen verwandelt. Statt Schminkköfferchen stapeln sich Fernsehkisten an der Hotelrezeption. Statt Badelatschen türmen sich Schnittplätze in den Hotelzimmern auf. 400 Betten hat das Haus, 260 allein sind fest im Griff der Presse. Der Hotelmanager kann sein Glück gar nicht fassen. Er muss Monate, wenn nicht Jahre zurückdenken, dass er so ein volles Haus hatte. 100% Ausbuchung und weitere Interessenten stehen vor dem Hotel Schlank. Auch wenn er eingesteht, dass Journalisten kein pflegeleichtes Publikum sind, niemand ist so anspruchsvoll und fordernd wie Journalisten, vor allem wenn es um Telefone geht. Der Hunger nach Kommunikation, so sagt er, ist bei den Journalisten nahezu unersättlich. One telephone. I think everybody, if they could have a telephone in their pocket 24 hours a day, they wouldn't say no. Das Hotelmanagement hat aus dem Boden gestampft, was irgend möglich war. Internationale Presseagenturen laufen nonstop über die Hotelmonitore. Das jordanische Innenministerium hat gar eine eigene Außenstelle eingerichtet. Den amerikanischen Journalisten ist das alles nicht gut genug. Ganze Hoteletagen haben sie zwar angemietet, aber in puncto Kommunikation verlassen sie sich ausschließlich auf sich selbst. Mit New York steht eine rund um die Uhr Datenleitung per Telefon, kosten $15.000 am Tag. Wir haben uns nur schwer an die arabische Mentalität gewöhnen können, erzählt dieser CBS-Mann. Schließlich seien die Jordanier vor den Wünschen der Medienmultis kapituliert. Seitdem ist das örtliche Fernsehen ausgebotet. CBS wie fast alle anderen Fernsehstationen schicken ihre Bilder mit eigenen Satellitenschüsseln in den Himmel. That's professional TV, sagt er. 8000 Kilo Luftfracht hat CBS ins Interconti geschafft, selbst den hausgemachten Kopierer. Doch auch der massive Mitteleinsatz verhindert nicht jede Pleite. Hier platzt gerade eine Live-Schaltung für die CBS Morning News. Die amerikanischen Fernsehstationen stehen hier in Amman besonders unter Druck. Da ist die Konkurrenz von ABC bis CNN, die nicht schläft, und wachsende anti-amerikanische Gefühle, die den Journalisten entgegenschlägt. In den letzten 2-3 Tagen, so erzählt dieser Journalist von Channel 9 in Los Angeles, hat er den Unmut besonders gespürt, zum Beispiel im jordanischen Hafen Aqaba. Alle sind sauer und verärgert auf die Amerikaner und die anderen westlichen Staaten, so die LKW-Fahrer, die durch die Blockade ihren Job verloren haben, und die Flüchtlinge, die nicht mehr über den Hafen ausreisen können. Menschen haben ihn angeschrien, wegen eures Embargos müssen unsere Kinder hungern. Obwohl er sich nicht körperlich bedroht fühlt, niemand, so sagt er, weiß, ob die Stimmung nicht noch aggressiver oder gewalttätiger wird. Die negative Stimmung in Amman richtet sich aber nicht nur gegen die USA. Alle westlichen Medien sind ins Kreuzfeuer ihrer jordanischen Kollegen geraten. Alle warten auf den Krieg, meint diese jordanische Journalistin, und weil er nicht stattfindet, suchen sie Nebenschauplätze, bauschen Geschichten auf, die gar keine sind, verzerren das Bild der arabischen Staaten. Die westlichen Journalisten, so sagt sie, wollen uns, wollen die Araber gar nicht erst verstehen. Noch läuft der Medienzirkus in Amman auf Hochtouren, doch wenn die Meute erst einmal abgezogen ist, bleibt nicht viel zurück. Nur hunderte Meter Fernsehkabel, die auf dem Hotelboden liegen bleiben, weil es teurer ist, sie wieder mitzunehmen. Jetzt müssen wir aber, Stichwort Antischönheit, auf die SPD zu sprechen kommen. Es gibt einfach unglaublich viele Leute, die momentan sagen, die SPD verschläft eigentlich jeden Trend und wird deswegen nicht in der Lage sein, gegen Helmut Kohl am 2. Dezember irgendeine Chance zu haben. Sehen Sie das? Müssen Sie das nicht, wenn Sie ganz ehrlich vor sich selber sind, auch so sehen? Also, dass wenn heute gewählt würde, wir nicht die besten Karten hätten, das kann man überall nachlesen. Aber ich finde, schauen Sie 3 Monate zurück, da lag Oskar Lafontaine weit vor Kohl. Im Moment ist das nicht so gut, aber wir haben noch 3,5 Monate, das kann sich ändern. Und wenn Sie sagen, wir entsprechen nicht dem Trend und was sagen die Leute? Ich kann nur sagen, dass mein Gespür ist, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in beiden Teilen Deutschlands in einem uns, glaube ich, recht geben, möglichst schneller Beitritt. Das Ganze muss jetzt beendet werden und ich glaube schon, dass wir da große Mehrheiten für diesen Punkt jedenfalls haben. Sie sind vor ein paar Monaten eine der ersten gewesen, die gesagt hat, Wirtschafts- und Währungsunion möglichst schnell. Mhm. Dafür müsste sie doch Oskar Lafontaine im Nachhinein politisch enterben. In der Frage der Schnelligkeit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion gibt es, das ist bekannt, einen Unterschied zwischen Oskar Lafontaine und mir. Aber das ist für die Beurteilung der jetzigen ökonomischen Lage völlig uninteressant. Denn wir sind uns völlig einig, dass im Zusammenhang mit der Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion die Bundesregierung schwerwiegende Fehler gemacht hat. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Für die Unternehmen ist es rentabler, in Berlin und im Zonenrand zu investieren, als in der DDR. Ja, da frage ich Sie, warum sollen die da hingehen? Das muss selbstverständlich umgekehrt sein. Zweiter Fehler, die Altschulden der Betriebe hängen den Betrieben wie ein Klotz am Bein. Wir haben gefordert, der Staat DDR soll sie übernehmen. Jetzt kommt die Koalition mit der gleichen Forderung, die wir schon vor 3 Monaten erhoben haben. Oder ein wichtiges Beispiel, die Qualifizierung läuft drüben noch nicht. Warum? Weil sie viel zu spät angefangen worden ist. Es waren die Arbeitgeberverbände bei uns, die gesagt haben, ab Januar, warum fängt man nicht sofort an mit der Qualifizierung der Menschen, damit sie aus unproduktiven Bereichen in produktive Bereiche reinkommen? Oder ein anderer Punkt, wir sehen, dass wir ja offensichtlich jeden Tag neue Nachforderungen haben. Die Etatlöcher stellen sich als das heraus, was wir vorausgesagt haben. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Volkskammer nicht dem SPD-Antrag folgt, endlich das Unrechtsvermögen von SED, PDS, von der Ost-CDU und von den alten sonstigen Blockparteien einzuziehen. Da hätte man Geld zur Verfügung, um drüben den Aufbau zu unterstützen. Müssen Sie das nicht sagen, weil die SPD da natürlich als einzige, weil sie eine junge Partei in der DDR ist, total leer ausgehen würde? Also wir sind schon stolz darauf, dass wir keine Blockpartei sind, sondern dass wir die Revolution, die friedliche, mitgetragen haben. Nein, aber ich glaube, egal wo man politisch steht, es kann doch einfach nicht sein, dass bei uns die Zinsen steigen wegen der enormen Verschuldung, die der Herr Weigel macht für die deutsche Einheit, dass die Menschen sogar über Steuererhöhungen diskutieren und drüben liegen 10 Milliarden herum, die man durch Einziehung für Arbeit, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, für den Aufbau der Wirtschaft benutzen kann. Mein persönlicher Eindruck ist, da de Maizière hier alles macht, was Herr Kohl ihm sagt, wenn Herr Kohl nicht endlich darauf dringt, dass dieses Vermögen eingezogen wird, so ist der Verdacht bei mir, dass er die schlechten CDU-West-Finanzen sanieren will damit, dass die CDU-Ost mindestens 1,5 Milliarden an Vermögen einbricht. Und das wäre ein glatter Skandal. Eine starke PDS wäre ja auch für die Union deswegen nicht so schlecht, weil das zumindest zulasten der SPD gehen würde. Davon abgesehen, gibt es viele Linke auch in der Bundesrepublik, die jetzt jubelnd in den Vorlesungen, hätte ich beinahe gesagt, von Herrn Gysi sitzen und ihre politische Heimat, die sie früher bei der SPD oder dann zeitweilig bei den Grünen hatten, jetzt eher da sehen. Das muss sie doch sehr betrüben. Also, ich könnte mir denken, und das liest man ja auch nach, ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, dass der intellektuelle Unterhaltungswert von Herrn Gysi möglicherweise vorhanden ist. Aber das besagt ja überhaupt nichts, dass politisch offensichtlich es unserer Richtung schadet, der linken Mitte in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man Herrn Gysi unterstützt. Herr Gysi hat offen gesagt, er ist weiter Kommunist. Die PDS ist selbstverständlich eine kommunistische Partei. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen. Auch durch Umbenennung von einem Namen kann man sich nicht von 40-jähriger Geschichte lösen, die die DDR offensichtlich in die dicken Probleme hineingebracht hat. In Deutschland ist ein sehr breites Harmoniebedürfnis in Ost und West. Glauben Sie, dass man vielleicht am 2. Dezember sagt, wir haben so eine Art gesamtdeutschen Notstand? Lass uns eine große Koalition machen und dann sich auf einmal Lafontaine und Helmut Kohl in den Armen liegen? Also es könnte eine Situation entstehen, wo möglicherweise das Wahlergebnis etwas dieser Art aufdrängt. Aber ich glaube nicht, dass das von uns angestrebt werden sollte. Wir müssen die Probleme gemeinsam angehen. Wenn Kohl, Bundeskanzler Kohl, aus meiner Sicht einen ganz schlimmen Fehler gemacht hat, der alle anderen Fehler im Grunde überragt, ist, dass er versucht hat, die deutsche Einheit von Anfang an als Privatsache zu betreiben. Er hat die SPD ausgegrenzt, er hat alle Angebote von uns, das gemeinsam zu beraten und gemeinsam zu schauen, was kann man tun, brüst zurückgewiesen. Er hat praktisch von Einheit gesprochen und Spaltung nach innen betrieben. Und um dieses zu verändern, da braucht man nicht eine große Koalition, da braucht man einfach sowas wie einen runden Tisch, wo man sich dran setzt und gemeinsam die Probleme anpackt. Frau Matthäus Mayer, einstweilen vielen Dank, wir sehen uns gleich noch. Vor 5 Wochen ist 5000 Albanern über ausländische Botschaften der von der Weltpresse bejubelte Ausbruch aus dem Ghetto des real existierenden Stalinismus gelungen. Viele kamen nur mit einer Plastiktüte, manche sogar barfuß in die Bundesrepublik. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Bilder, dass einige Flüchtlinge als erstes die deutsche Fahne geküsst haben. Sind Sie nun politisch Verfolgte oder einfach nach der Suche nach einem besseren Leben ohne Armut? Die Albaner nach 5 Wochen Bundesrepublik. Eine Reportage von Hinrich Lürsen. Käsekuchen dabei, bleibt bei 10 Mark, den dicken drauf, bleibt bei 10 Mark, komm her, den dazu, den dabei, den nochmal gratis, komm her, den kostenlos. Her damit, Mensch. Du hängst ja am Geld wie der Hase am Fell, Mensch. Laute Töne sind in Bad Karlshafen eigentlich ganz selten. Eine Ausnahme, der Marktschreiertag, damit noch mehr Touristen kommen. Ansonsten eine ruhige, eine beschauliche Kurstadt. 3000 Einwohner, die Weser ist nahe, das Klima verträglich, die Stimmung heiter. Bisher. Doch nun sind Fremde in der Stadt. Fremde, die so ganz anders sind. 280 Albaner seit 5 Wochen. Flüchtlinge aus dem Armenhaus Europas, in dem es wie im Mittelalter zugeht und längst nicht mehr willkommen. Naja, sie wollen immer mitgenommen werden, springen vor die Autos, reißen die Autotüren auf und wollen einsteigen und so weiter und so weiter. Ja, blockieren die Straßen, setzen sich mitten auf die Straße und naja, so einiges mehr, ne? Ja, dass sie lästig sind, habe ich gehört, ja. Die sollen also Reusen ausnehmen und Geschäfte ringen und Klamotten klauen, auf Deutsch gesagt. Das sind wirklich reine Wirtschaftsbedingungen, die sich nur für Autos interessieren, die ja schon mit Katalogen kommen und ankreuzen, weil sie glauben, das kriegt man hier alles umsonst, ne? Dann haben sie Ware geklaut, einfach angezogen, wollten nicht bezahlen oder haben nur 30 oder 50 Pfennig auf den Tisch gelegt oder eine Mark und sind einfach rausgegangen. Ein Hotel am Ortsrand, heruntergekommen, doch voll belegt durch die Albaner. Viele von ihnen wollten gar nicht in die Bundesrepublik, wollten in die USA, nach Australien. Die meisten waren im Gefängnis, manche 15 Jahre lang. Gefoltert, immer wieder verurteilt. Die meisten aus politischen Gründen, aber nicht alle. Sie waren in Albanien im Gefängnis, warum? Ich wurde verhaftet, weil ich nicht gemeldet hatte, dass meine Arbeitskollegen in Albanien die Flucht planten. 4 Jahre Gefängnis. Die wirtschaftliche Situation bei uns ist so miserabel, dass man gezwungen wird, ein schlechter Mensch zu werden. Keiner hat die Albaner gefragt, ob sie überhaupt in Bad Karlshafen bleiben wollen. Die Behörden kümmern sich um die Flüchtlinge nicht mehr. Kein Dolmetscher, kein Sozialarbeiter. Erste Klasse, das war vielleicht mal, wenn überhaupt. Für die 280 Albaner gibt es kaum Zimmer. 80 Mark Taschengeld für jeden, einmal im Monat. Arbeitsstellen dürfen sie nicht annehmen, Sprachkurse nicht besuchen. Grund, der rechtliche Status der Flüchtlinge ist völlig ungeklärt. Und dann die Enge. 5 Quadratmeter für 2 Frauen mit 2 Kindern. Das Essen sei schlecht, klagen die Albaner. Doch die Vermieter haben ihre eigene Art, mit Nachfragen und Beschwerden umzugehen. Die Leute selber. Gehen Sie bitte raus. Und machen Sie das Ding aus und fliegt das ganz schnell runter hier. Aber raus! Draußen hören wir noch andere klagen. Schlechtes Trinkwasser. Viele wurden krank. Mit Trinken. Das Wasser im Hotel, hier sagen die Leute, das Wasser im Hotel ist absolut nichts trinkbar. Und anderes Wasser haben die nichts. Vom Mittelalter ins Wirtschaftsparadies, 2 Welten prallen aufeinander. Einbrüche und Diebstähle meldet die Polizei des Kurortes. Der Reichtum im westlichen Exil ist für manche zu verlockend. Andere macht schlicht der Hunger zu Gesetzesbrechern im Kurort. Nachmittags am Maisfeld neben dem Hotel der Albaner. Rauch steigt auf, ein Maisfeld brannte bereits ab. Als wir näher kommen, laufen die Albaner weg, zurückbleiben eine Feuerstelle, ein paar geklaute Maiskolben und Kartoffeln. Albaner im Exil, Endstation Bad Karlshafen in Nordhessen. Frei, aber alleingelassen. Als mutige Flüchtlinge bejubelt, als Ausländer unerwünscht, wie die anderen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Umbesetzungswelle im Ostberliner Regierungskabinett hat einen ebenso überraschenden wie konsequenten Abschluss gefunden. Regierungschef Lothar de Maizière stellte der Volkskammer heute sein neues Konzept vor, das er so wörtlich für die sowohl politisch als auch personell unumstrittenste Lösung hält. Nachdem er sich selbst für das Außenministerium zur Verfügung gestellt hatte, erklärte de Maizière heute, dass er künftig auch das Finanz-, Innen-, Landwirtschafts-, Post- und Forschungsressort übernehme und eigentlich überhaupt alles lieber selber machen wolle. Auch den Namen seiner Partei hat er geändert. Künftig wird die DDR von de Maizière in Personalunion, kurz DMPU, regiert. Als Gruselkabinett bezeichnete die Opposition die neue Regierung. Daraufhin regte de Maizière die Abgeordneten dazu an, dann doch gefälligst zu Hause zu bleiben und übernahm auch den SPD-Vorsitz. Derzeit überlegt er, ob er als nächstes lieber Oberhaupt der Kirche oder Nationaltrainer werden will. Es sind in erster Linie muslimische Gastarbeiter, die bisher ihr Geld im Irak oder im besetzten Kuwait verdienten. Es sind vor allem Ägypter, die über die jordanische Grenze flüchten, denn den westlichen Ausländern verwehrt der skrupellose Diktator Saddam Hussein noch immer die Ausreise. Das Königreich Jordanien kann mit dem Flüchtlingsstrom aber nicht fertig werden. Und es hat sich deshalb, wie Marcel Potters Ammann berichtet, zu einem spektakulären Schritt entschlossen. Jordanien hat seine Grenze zum Irak geschlossen und damit einen der wenigen Fluchtwege aus dem Irak und dem besetzten Kuwait blockiert. Die Regierung in Amman sah sich zu dieser gravierenden Maßnahme gezwungen, da sie dem gewaltigen Strom arabischer Flüchtlinge, die aus dem Krisengebiet nach Jordanien hineindrängen, nicht mehr Herr wird. Zehntausende von Menschen sitzen nun auf der irakischen Seite der Grenze so lange fest, bis es den jordanischen Behörden gelungen sein wird, etwa 100.000 bereits in Jordanien weilende Flüchtlinge über den Hafen von Aqaba am Roten Meer in ihre Heimatländer weiterreisen zu lassen. Die weitaus größte Mehrheit der Flüchtlinge sind Ägypter, die entweder im Grenzgebiet mit wenig Wasser und Nahrungsmitteln in glühender Hitze ausharren müssen oder in Südjordanien unter ebenfalls beklagenswerten Umständen auf die Beförderung nach Ägypten warten. König Hussein von Jordanien, der gestern eine Wiederaufnahme seiner Vermittlungsbemühungen in der Golfkrise angekündigt hat, teilte der Presse darüber hinaus mit, dass bereits 2 Erwachsene und 4 Kinder auf ihrem Fluchtweg über Jordanien gestorben seien. Die sanitären, medizinischen und sonstigen Versorgungseinrichtungen des kleinen Landes sind im Ansturm der zumeist bettelarmen Flüchtlingsmassen nicht gewachsen. König Hussein betonte, dass seit Beginn der Krise 185.000 Flüchtlinge verschiedener Nationalitäten die jordanische Grenze überschritten haben, davon aber nur 67.000 Menschen Jordanien auch wieder verlassen konnten. Die deutsche Botschaft in Amman hat bekannt gegeben, dass heute eine Nahrungsmittellieferung der Bundesregierung im Gegenwert von 200.000 D-Mark eingeflogen wird, um in dieser Situation erste humanitäre Hilfe zu leisten. Die Europäische Gemeinschaft hat zudem angekündigt, eine Luftbrücke nach Ägypten einzurichten, um die in Jordanien gestrandeten ägyptischen Gastarbeiter aus dem Irak in ihre Heimat zurückzubringen. Jenseits dessen bleibt festzuhalten, dass noch mehr als 2 Millionen Ausländer im Irak und in Kuwait festsitzen. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hält rund 13.000 westliche Ausländer in seinem Machtbereich zurück. Unterdessen hat Bagdads Außenminister Tariq Aziz den Abgesandten der Vereinten Nationen bedeutet, dass das Schicksal der in kollektive Geiselhaft genommenen Ausländer vom Verhalten ihrer jeweiligen Regierungen gegenüber dem Irak abhänge. Die Länder, die die militärische Präsenz der USA am Golf unterstützten, könnten nicht mit einer Freilassung ihrer Staatsangehörigen rechnen. Der Sprecher des irakischen Parlaments hingegen erklärte, eine nicht genauer bestimmte Anzahl von Franzosen und Japanern dürfe alsbald das Krisengebiet verlassen, um die ausländischen Regierungen dazu zu bewegen, ihre künftige Politik im Rahmen der Golfkrise und ihre für den Irak schädlichen Aktionen zu überdenken. Seit der irakischen Invasion am 2. August im benachbarten Saudi-Arabien in Sicherheit gebracht, wobei die meisten vorläufig in der ostsaudischen Hasa-Provinz untergekommen sind. Verglichen mit den asiatischen und ägyptischen Gastarbeitern, die dem annektierten Ölemirat zu Zehntausenden den Rücken gekehrt haben und nun meist mittellos versuchen, via Jordanien nach Hause zu kommen, handelt es sich bei den Kuwaitis allerdings um Luxusflüchtlinge. So gab der Gouverneur der Hasa-Provinz, Prinz Mohammed bin Fahd, ein Sohn des saudischen Königs, gestern bekannt, dass in der Provinzhauptstadt Dammam Hunderte von leerstehenden Wohnungen auf Kosten des Staates voll klimatisiert, möbliert und sogar mit Teppichböden ausgelegt würden, um die kuwaitischen Brüder standesgemäß unterbringen zu können. Um die Gastfreundschaft Saudi-Arabiens nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, wie Sie sagen, zum Teil aber auch, um dem drückenden Puritanismus im Königreich der orthodoxen Wahhabiten zu entgehen, suchen immer mehr Kuwaitis jetzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zuflucht. Etwa 20.000 sind bisher in dieser Föderation am südlichen Golf eingetroffen, wo sie sich vor allen Dingen in den größeren Städten wie Dubai, Abu Dhabi und Sharjah vorläufig niedergelassen haben. Angesichts des erwarteten Ansturms von Kuwaitis, die aus Europa an den Golf zurückkehren wollen, ist damit zu rechnen, dass schon in Kürze selbst in den Luxushotels keine Zimmer mehr frei sein werden. Sogenannte Bruderschaftskomitees sind überall aus dem Boden geschossen, um den kuwaitischen Flüchtlingen bei der Wohnungs- und in einigen Fällen auch bei der Arbeitssuche zu helfen. Zu den sozialen Vergünstigungen, die die Flüchtlinge bis auf Weiteres hier genießen, gehört die Übernahme ihrer Arztrechnungen durch die Staatskasse der Emirate. Ihr Hotelaufenthalt zu Vorzugspreisen und ein Tagessatz von rund 50 Mark zur Verpflegung wird allerdings von der kuwaitischen Regierung im saudi-arabischen Exil getragen. Zusätzlich erhält jeder kuwaitische Staatsbürger, gleich welchen Alters, ein einmaliges Handgeld von umgerechnet fast 1000 Mark. Auch im vorläufigen Exil also müssen die Kuwaitis keine Not leiden. Frankreich hat bekannt gegeben, sein militärisches Engagement am Golf zu verstärken. Nach der Entsendung eines Hubschrauberträgers will Paris jetzt zusätzlich 200 Fallschirmjäger nach Saudi-Arabien schicken. Staatspräsident François Mitterrand hatte zu Beginn der Woche in einer Ansprache an die Nation Solidarität mit den USA bekundet und es als das Interesse der freien Welt bezeichnet, den Irak zum Rückzug aus Kuwait zu bewegen. Politischer und militärischer Druck also auf das Land, das bislang einer der Hauptkunden der französischen Rüstungsindustrie war. Aus Paris, Wolfgang Kurzian. Paris grinst, denn Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement, stellte sich heraus, ist ungekündigtes Mitglied der französisch-irakischen Freundschaftsgesellschaft. Er hat also, so höhnt der satirische Canard Enchaîné, in aller Freundschaft den Hubschrauberträger Clemenceau ins mittelöstliche Krisengebiet entsandt, so wie Saddam Hussein die französischen Staatsbürger im Irak ganz freundschaftlich als Geisel nahm. Doch war es wirklich Chevènement, der Clemenceau den Marschbefehl gab? Denn der Verteidigungsminister weilte zu dieser Zeit urlaubshalber im Ausland unter den Pinienschatten der italienischen Toskana. Man muss sich dies vor Augen halten. Golfkrise und der Verteidigungsminister einer Groß-, zumindest einer Nuklearmacht, verbleibt in den Ferien. Nicht, dass damit nicht der Sachlage entsprochen würde, denn der Franzose interessiert sich vorrangig für die Entwicklung des Benzinpreises und den hat Wirtschaftsminister Pierre Bérégovoy leidlich im Griff. Doch der Spott bleibt vielen Franzosen im Halse stecken. Sie nähren den Verdacht, die Diplomatie habe kein Meisterstück geliefert. Präsident François Mitterrand will keinen Zweifel aufkommen lassen, hat Kabinett und Nationalversammlung für Montag zu einer Sondersitzung einberufen, lässt die Solidarität mit den USA beschwören. Denn bei der Suche nach der Quadratur des Kreises ist man auf das erste Fallschirmjägerregiment in Tarbes gekommen. Von dort sollen am Wochenende 200 Mann starten, ganz zivil in Transportmaschinen der Air France, aber zum Einsatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also im Krisengebiet, wogegen ja die Clemenceau vor Djibouti, also mit Verlaub, in der Etappe kreuzt. Die Franzosen taten sich schwer mit der Irak-Krise. Wer verliert schon gern einen guten Geschäftsfreund und Bagdad zählte zu den besten Kunden der französischen Rüstungsindustrie. Nun machte der Irak selbst dem grausamen Spiel ein Ende. Die offizielle Nachrichtenagentur INA erklärte die irakisch-französische Freundschaft für beendet. Damit schwanden auch Hoffnungen auf eine Sonderbehandlung französischer Staatsbürger. 200 Fallschirmjäger entscheiden keine Krise, aber die internationale Gemeinschaft akzeptiert symbolische Beteiligungen. Man erinnere sich, dass das amerikanische Vorgehen gegen Grenada als internationale Aktion gewertet wurde, wegen der Beteiligung eines Kontingents der ostkaribischen Gemeinschaft, auch wenn die Mannschaftsstärke gerade dem halben Personalbestand der Flughafenwache der Kölner Polizei in Wahn entsprach. Mitterrands Problem ist der starke araberfreundliche Flügel seiner sozialistischen Partei, wobei sich araberfreundlich als Israel- und USA-kritisch definiert. Peinlicherweise ist Chevènements politische Position schon von einem anderen besetzt, vom rechtsextremen Jean-Marie Le Pen, der griffig fragt, warum man französisches Blut für amerikanische Interessen riskieren soll. Eine unsinnige Frage, denn in Washington weist man zu Recht darauf hin, dass die USA und Großbritannien sich weit mehr mit eigenem Erdöl versorgen können als etwa Frankreich und Deutschland. Doch diese Haltung hat Geschichte. Tief ins nationale Bewusstsein hat sich die Demütigung von 1956 eingegraben, als französische, britische und israelische Fallschirmjäger erfolgreich den Suezkanal besetzten und sich auf amerikanischen Druck wieder zurückziehen mussten. Stolz ist man auf die Weisheit de Gaulle, der die Amerikaner ständig fragte, was sie denn in Vietnam suchten. Selbstkritische verweisen auch auf die französische Marinedemonstration vor dem Libanon, die letztlich nur zur Selbstüberschätzung des volkstribunen Michel Aoun führte, der nicht mehr die Macht mit seinem christlichen Konkurrenten Dschadja teilen wollte. Die Weltöffentlichkeit hat die Blamage gnädig übersehen. Dahinter steht aber auch, dass sich Franzosen und Amerikaner respektieren, aber eigentlich nicht verstehen. Militäreinsatz zur Wahrung von Geschäftsinteressen wie im Fall Suez ist auch für Paris keine Frage. Sind die Belange des staatlichen Ölkonzerns Elf in Westafrika gefährdet, rückt die halbe Fremdenlegion und nicht nur symbolische 200 Mann aus. Aber Militär zur Durchsetzung von Moral und internationalem Recht? Franzosen zweifeln, ob das von oben und außen gemanagt werden kann. Wer die Entwicklung urlaubsbedingt aus pazifischer Sicht beobachtete, hatte oft Zweifel, ob auf den französischen und amerikanischen Inseln tatsächlich vom selben Vorgang berichtet wurde. Und wer die große Rede George Bush in Baltimore ganz verfolgte, gewann den Eindruck, dass die US-Administration gewiss kein falsches Spiel treibt, aber gerne die Gelegenheit nutzt, den Kongress im Sinne ihrer finanzenheischenden Militärphilosophie unter Druck zu setzen. Dies nun wahrlich keine französische Angelegenheit. Trotzdem setzt sich in Paris die Erkenntnis durch, dass Europa mit einer, und zwar mit einer kräftigen Stimme sprechen müsse. Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement erweist sich noch als heiser. Keiner von uns beiden ist dazu gekommen, was zu trinken. Ja. Deshalb wollte ich Ihnen diese Erleichterung wie mir auch gönnen. Ich meine, ich habe es jetzt sowieso leichter. Es gibt ja noch einen anderen Hans-Dietrich Genscher, das ist der langjährige führende Politiker der Freien Demokratischen Partei. Da sind Sie, glaube ich, noch länger als 20 Jahre in dieser Partei. Ich bin am 30. Januar 1946 Mitglied der Liberaldemokratischen Partei in der damaligen sowjetischen Besatzungszone geworden. Seitdem gehöre ich der Liberalen Partei drüben und dann hier an. Ja, sehen Sie. Aber da gibt es natürlich auch einiges nachzufragen. Ja. FDP jetzt und FDP früher. Diese Aufgabe möchte ich noch nicht selbst übernehmen, aus vielen guten Gründen. Ich möchte Ihnen aber eine Gesprächspartnerin jetzt zum Gespräch anbieten, kann ich sagen. Servieren kann ich auch nicht sagen. Ich freue mich, dass Gisela Marx sich bereit erklärt hat, jetzt mit Ihnen an dem Pult zu reden. Bitte kommen Sie doch mal eben. Also, wir haben Sie begrüßt, Frau Marx. Sie haben gemerkt, welche Schwierigkeiten ich hatte mit Servieren, Anbieten und so Kram. Habe aber die Lösung gefunden. Gesagt, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben. Ich freue mich wirklich. Das war ja nicht seit Monaten geplant, sondern wie es bei Journalisten ist, eine schnelle Entscheidung. Ich lasse Sie jetzt beide eine knappe Viertelstunde allein. Danke. Ich würde mich freuen, wenn beide das Gespräch lebend überstehen sollen. Bitte schön. Ich hatte ja schon eine ganze Reihe von Vorgaben gemacht. Wir sollen ein Streitgespräch führen. Yeah. Und es gilt als besondere journalistische Leistung, yeah, in kritischen Situationen es zu schaffen, Ihnen in 10 Minuten mehr als 2 Fragen zu stellen. Ich lege Ihnen das mal als diplomatisches Problem sozusagen ans Herz. Okay. Wir sollen uns über die FDP unterhalten. Sie haben mich problembewusst gemacht. Das freut mich. Danke Ihnen. Wir sollen uns über die FDP unterhalten, hat Herr Kastorf uns ans Herz gelegt. Und in der Tat ist das ja ein Thema, das sich anbietet, auch vielleicht, um Sie ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mhm. Denn wenn ich mir dieses Kabinett so Fremden anschaue... Fanden Sie, dass ich in der Reserve war? Nein, bisher sind Sie auch außerordentlich freundlich behandelt worden, muss ich sagen. Ja, fanden Sie? Ja, ich fand, Sie sind außerordentlich freundlich behandelt worden. Ich werde das auch tun, denn ich wollte gerade sagen, ich finde, dass Sie in diesem Kabinett Kohl das einzige wirkliche Glanzstück der SPD sind. Neben Ihnen sitzt ein außerordentlich blasser Justizminister, der überhaupt kein... Also wenn Glanzstück, dann Glanzstück der FDP, der nicht FDP. Der SPD. Sagte ich SPD? Ja, ich hab's schon verstanden. Können Sie mal sehen, wo das Herz, wo mir das Herz sitzt? Da verspricht man sich eben lang. Ja, das ist wahr. Ich war bei dem glanzlosen Justizminister gelandet, der überhaupt keinen einzigen Reformanstoß in der Rechtspolitik in seiner Kabinettszeit vorgebracht hat. Es gibt einen ebenso blassen Wirtschaftsminister, Herr Kastorf hat ihn eben schon erwähnt. Und ist es da nicht naheliegend zu vermuten, dass die FDP sich in 20 Jahren Regierungsarbeit einfach verschlissen hat? Also das kann ich deshalb schon nicht sagen, weil ich ja derjenige bin, der seit 21 Jahren der Regierung angehört. Ich fühle mich weder verschlissen, noch bin ich auch nicht glanzlos, haben Sie gesagt, aber ich darf es noch mal in Erinnerung rufen für diejenigen, die es überhört haben. Nein, wir sind ja 4 Kollegen, einen haben Sie gar nicht erwähnt, das ist der Kollege Möllemann. Ja, ich wusste, dass Sie den der hat die Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Das möchte ich hier mal sagen. Endlich wird wieder über Bildungspolitik geredet und er hat die Probleme der Hochschulen aufgegriffen und hat den Ländern, die sich so viel zugute halten, für ihre Zuständigkeit, für die Bildungspolitik endlich mal etwas Beine gemacht, damit im Hochschulbau etwas geschieht. Der Justizminister ist ein Mann, der Rechtspolitik mit ruhiger Hand betreibt. das ist manchmal ganz gut, gegenüber vielleicht anderen, die hier etwas versuchen und dort etwas versuchen. Ich glaube, dass diese ruhige Hand der Justizpolitik und der Rechtspolitik uns gut bekommen ist. Der Wirtschaftsminister hat seine Chance und er wird mit seinem Programm für die wirtschaftliche Entwicklung ganz sicher zeigen, dass das Wirtschaftsministerium die führende Rolle weiter in der Bundesregierung für die wirtschaftliche Entwicklung hat. Das haben Sie wirklich nett gesagt. Ich habe übrigens ganz bewusst den Begriff verschlissen gewählt, weil ja doch offensichtlich Ihre Partei jede Widerstandskraft inzwischen aufgegeben hat. Jüngstes Beispiel ist der skandalöse Unfall beim Paragraphen 218. Also Frau Marx, zunächst einmal erinnere ich mich, dass ich vor 15 Monaten die Frage durchzustehen hatte, ob wir in einer Zeit, wo West und Ost sich annähern, nukleare Kurzstreckenraketen anschaffen. Das haben wir kämpferisch durchgesetzt. Hat diese FDP wirklich Geschichte gemacht, dass nicht in dem Zeitpunkt, wo der eiserne Vorhang zu zerfallen begann, diejenigen sich durchsetzten, die einen neuen Raketenzaun errichten wollten. Das lasse ich nicht sagen. Jetzt kommen wir sofort zum 218. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Es geht hier um die Frage, was soll gelten, wenn die Einigung stattfindet. Wir sind uns einig darüber, in der DDR bleibt es bei der Fristenlösung, was ich für die richtigere und bessere Lösung halte. Hier in der Bundesrepublik wird es, das ist die Meinung der SPD, genauso wie der FDP, wie der CDU, CSU, zunächst bei unserer jetzigen Regelung bleiben. Etwas anderes können diejenigen, die die Fristenlösung wollen, jetzt nicht durchsetzen. Der Streitpunkt der letzten Tage ist die Frage, ob Frauen, die ihren Wohnort in der Bundesrepublik Deutschland haben und eine Schwangerschaftsunterbrechung in der DDR durchführen lassen, ob die bei der Rückkehr bestraft werden können. Und da muss ich Ihnen sagen, das halte ich nun wirklich für kaum noch verständlich, dass in einem Teil des geeinten Deutschlands es straffrei ist. Der Arzt, der die Schwangerschaftsunterbrechung machen würde, ist auch straffrei. Und eine Frau, die von hier dort rüberkommt, soll bestraft werden. Ja gut, aber ich meine, Sie deshalb halten es nicht für verständlich, aber Ihre Partei hat dem zugestimmt. Nein, es hat ein Koalitionsgespräch gegeben, wo die CDU den Kollegen Graf Lambsdorff vor die Alternative gestellt hat, Ablehnung des Einigungsvertrages oder hier dem FDP-Wunsch nachkommen. Ja, aber das ist doch einfach dummes Zeug. Warum konnte Graf Lambsdorff... Darf ich gerade mal zu Ende führen? Ja. Wir brauchen für diesen Einigungsvertrag eine Zweidrittelmehrheit. Da wird auch die SPD noch gefragt sein. Und ich hoffe, dass der Antrag der SPD, der heute an die Ausschüsse überwiesen worden ist, Gelegenheit gibt, dass doch noch diejenigen überzeugt werden können, die der Meinung sind, man müsse den Staatsanwalt aktivieren, wenn eine Frau in der DDR war. Das und dort die Schwangerschaftsunterbrechung hat machen lassen. Ich kann das nicht verstehen. Es ist schon schlimm genug, dass wir zwei Rechte haben. Man stellt sich einmal vor, in Berlin, in West-Berlin gilt unser Recht und über die Straße hinweg in dem anderen Teil gilt das andere Recht. Das muss sowieso schnell überwunden werden. Wenn Sie ein so beredter Vertreter Lösung sind, die Ihre Partei eben nicht beschlossen hat, Sie haben doch die Politikerinnen auch Ihrer Partei, das war doch Frau Schmalz-Jakobsen, anzusehen, wie unendlich enttäuscht, ja entsetzt sie war über das, was da passiert ist und was sie nicht hat aufhalten können. Und die anderen Politiker... Sie hören doch von mir gerade auch, dass ich mich wie die anderen auch bemühen will, in den Beratungen, die jetzt in Ausschüssen stattfinden, doch noch für unsere Auffassung die andere Seite zu gewinnen. Aber Sie wissen doch so gut wie ich, dass in dieser Männerpartei CDU, CSU, wo ausschließlich Männer über diese Sachen entscheiden, das gar nicht gelingen kann. Aber Sie müssen auch beachten, niemand kann in dieser Frage mit dem Kopf durch die Wand. Man braucht für den Einigungsvertrag eine Zweidrittelmehrheit. Da braucht man nicht nur die FDP, sondern große Teile der Sozialdemokraten. Also lassen Sie uns einmal die Beratung im Ausschuss jetzt nutzen. Was hätten mich Sie stört, sich denn als Parteivorsitzender genauso anpasserisch oder demütig verhalten wie Herr Lambsdorff? Ich kenne solche schwierigen Situationen und spreche da über niemanden, einen Stab. Ich glaube, dass der Kollege Graf Lambsdorff das getan hat, was er glaubt, in diesem Moment in einer Güterabwägung Einigungsvertrag und Zustimmung tun musste. Aber jetzt muss der Bundestag entscheiden. Als wir das erste Mal über die Schwangerschaftsunterbrechung entschieden haben, 1974, gab es Gewissensfreiheit. Und die wird es auch diesmal geben. Da gibt es keinen Zwang und jeder wird nach seiner Verantwortung entscheiden. Nur lassen Sie mich ein Wort noch dazu sagen. Was mich an dieser ganzen Diskussion stört, ist, dass wenn über die Probleme von Frauen, die vor die Frage Schwangerschaftsunterbrechung gestellt werden oder nicht, diskutiert wird, dass zuerst über den Staatsanwalt geredet wird und über die Bestrafung. Ich hätte mir gewünscht, dass im Zusammenhang mit der deutschen Einigung mehr darüber geredet wird, wie wir ein kinderfreundliches Deutschland schaffen können, wie wir für alleinerziehende Frauen etwas erreichen können, wie wir die Gesetze so anpassen können, dass nicht zum Beispiel junge Frauen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen, die ein Kind erwarten, aus dem Ausbildungsverhältnis heraus gekündigt werden können, ihre Ausbildung nicht fortsetzen können. Das schafft die Konfliktsituation. Selbst das Bundesverfassungsgericht in einer sehr konservativen Rechtsprechung hat gesagt, das Strafrecht soll das letzte Mittel sein. Bei der Diskussion der letzten Tage hatte ich den Eindruck, es sei das erste Mittel. Ich muss einfach mal das sagen, was ich zu dieser Frage denke, weil ich finde, hier sitzen Leute zum Teil gegenüber Menschen, die ja doch sicher sich diese Schwangerschaftsunterbrechung nicht, die Entscheidung darüber nicht leicht machen. Und diejenigen, die sie sich leicht machen, die werden sie auch mit einer strafrechtlichen Verfolgung überhaupt nicht fassen können. Ein klares Wort relativiert ein bisschen das, was Ihre Partei gerade entschieden hat. Machen Sie sich eigentlich, um das Thema zu wechseln, auch manchmal Gedanken darüber, vielleicht sogar sorgenvolle Gedanken darüber, wie das sein wird, wenn das vereinte Deutschland eine Großmacht ist, wenn wir also Großmachtpolitik betreiben müssen und dann...